Guten Morgen. I'm glad to see that we don't have any room. That's wonderful. Ich bin froh zu sehen, dass wir hier kaum Platz mehr haben. So that it says to me again, we got to have these our two services that we have. Und das bestätigt noch einmal, dass wir wirklich zwei Gottesdienste brauchen. So next week we'll remember. Next week we have the two Gottesdienst, two services, okay? Also erinnert euch daran, nächste Woche haben wir zwei Gottesdienste. 9:30 and 11:30. Um 9:30 und 11:30. Happy New Year, everyone! Also frohes neues Jahr euch allen. Yeah, it's great, wow. Das ist großartig, oder? Priscilla and I spent Christmas in Sweden, where it was 25 degrees, minus 25 degrees. Priscilla und ich waren Weihnachten in Schweden und da war es minus 25 Grad. And we weren't in the high north either. Wir waren wirklich im hohen Norden. It was very cold. Es war sehr, sehr kalt. Unusually cold. They told me one girl who's probably about 33, she's never experienced it that cold in her life there. Und eine junge Frau, so ungefähr 33, hat mir erzählt, dass sie niemals so einen kalten Winter erlebt hat dort. So, I'm glad to be back in Berlin, where it's not so cold. Also ich bin froh, wieder zurück in Berlin zu sein, wo es nicht ganz so kalt this is great. Ist. This is great. Das ist großartig. I want to begin this morning a series of... Oh. Before I do this, if you want to receive information from our church, wenn ihr Informationen über unsere Gemeinde haben wollt, if you are not on our email reset news list, wenn ihr noch nicht in unserer E-Mail-Liste seid von unseren Neuigkeiten, Sarah, will you get a paper and make it and have it in the back there after the service? Dann okay. Haben wir nach dem Gottesdienst habt ihr die Möglichkeit, euch in eine Liste hinten an der Bar einzutragen, bar wenn ihr Informationen per E-Mail erhalten wollt. Give us your email address. Gebt uns einfach eure E-Mail-Adresse. Okay. And if you don't have an email, give us your friend's email address. No. Und wenn ihr keine E-Mail-Adresse habt, gebt uns die E-Mail-Adresse eurer Freunde. Nein, nein. Okay. So this morning we're going to begin. A series of three messages. Heute Morgen beginnen wir eine neue Serie mit drei verschiedenen Botschaften. Over 3 weeks, not all today. Nicht alles over heute, sondern weeks. Über 3 Wochen hinweg. And what we're going to look at is experiencing or living God's dream for us. Und es geht darum, dass wir das Gottes Traum für uns erleben. And what the questions I want to ask is, what does it take to be able to live God's dream for our life? Was braucht es, damit wir den Traum Gottes für unser Leben wirklich ausleben können? And I'm going to just look at three key areas. Und ich schaue einfach drei verschiedene Schlüsselbereiche an. And I'm going to tell you one today and you have to come back to be able to get the next two. Also, heute erzähle ich den einen Schlüssel davon und ihr müsst dann die nächsten Male wiederkommen, um die nächsten anderen Schlüssel zu hören. I'm a good pastor. Ich bin ein guter Pastor. No, you can also get this on the internet. So also, it's okay. Man kann das aber auch im Internet noch anhören. Okay, but here's the bit. First, we need to all of us need to understand that God has a very, very specific and unique plan for each one of our lives. Zuerst müssen wir verstehen, dass Gott für jeden einzelnen hier von uns einen ganz speziellen und einmaligen Plan hat. But within that plan, there is something that is the same for each one of us. Aber innerhalb dieses Planes gibt es etwas, was gleich ist für jeden einzelnen von uns. Now, God's plan for my life is to work as a pastor and do the work I'm doing. Also Gottes Plan für mein Leben ist, dass ich eben Pastor bin und dass ich das tue, was ich jetzt auch tue. God may be calling you and have this plan for you in a whole different area of society and of life. Und Gott hat auch einen Plan für dich, aber vielleicht in einem ganz anderen Bereich der Gesellschaft oder im anderen Bereich des Lebens. I see medical people here. Ich sehe auch Mediziner hier. I see scientists here. Ich sehe Wissenschaftler hier. We have politicians in our church. Wir haben Politiker in unserer Gemeinde. God makes us all very unique and beautifully special. Und Gott hat jeden von uns ganz einmalig gemacht und wunderschön speziell. But this one thing is going to be the same for every one of us. Aber da gibt es eine Sache, die von jedem für uns gleich ist. And that is that he wants to be alive in each one of us. Das ist, dass er in uns leben möchte, in jedem von uns. The last time I preached, I shared with you this scripture. Letztes Mal habe ich mit euch eine Bibelstelle gelesen. From Galatians chapter 4 verse 19. Von Galater 4 Vers 19. Did you get that? No. It's not there. Oh, it's not there. No. It's right there. Okay. meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. God's desire is that no matter what our place in life, that he be formed in us. Gottes Plan ist es, dass egal wie der Plan aussieht, dass er in unserem Leben Form gewinnt oder Gestalt gewinnt. God desires for his nature and his character to be lived out in every one of us. Gottes Natur möchte ausgelebt werden in jedem Einzelnen von uns. That's his dream. Das ist sein Traum. That's what's in his heart about every one of us in this place today. Das ist was ihm auf dem Herzen liegt für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt. And as we live out Christ in us. Und wenn wir Christus in uns ausleben. Amazing things will happen in this world. Dann werden wunderbare Dinge in dieser Welt geschehen. We have a heavenly Father. Wir haben einen himmlischen Vater. Who has children. Der Kinder hat. And he wants his children to live out his heart. Und er möchte, dass seine Kinder auch sein Herz ausleben. We have that calling in our lives. Wir haben diese Berufung in unserem Leben. Now how do we fulfill that dream that God has? Aber wie erfüllen wir diesen Traum, den Gott eigentlich hat? How do we let God live out in us? Wie lassen wir Gott in uns ausleben? How do we experience his character and his nature? It filling our lives and being everything in our lives. Wie erleben wir, dass Gottes Charakter uns erfüllt und unser Leben erfüllt? And so I want to the first key I want to share with you this morning about this. Und der erste Schlüssel, den ich euch heute Morgen mitteilen möchte. And that is that we need to have radical freedom in our lives. Dass wir wirklich radikale Freiheit in unserem Herzen brauchen, in unserem Leben brauchen. The Bible tells us that Jesus came to set us free. Die Bibel sagt, dass Jesus kam, um uns freizusetzen. And I want to talk about this radical freedom that God brings to us. Und ich möchte über diese radikale Freiheit sprechen, die Gott uns bringt. As I talk about this, I want to say though that this radical freedom is shaped by love and responsibility. Und ich möchte euch sagen, dass diese radikale Freiheit geformt wurde durch Liebe und Verantwortung. There's a lot of people talking about freedom today. Viele Menschen sprechen heute über Freiheit. And I'm not just talking about irresponsible freedom. Aber ich spreche hier nicht über verantwortungslose Freiheit. I'm talking about a freedom that is shaped in love and responsibility. Ich rede über eine Freiheit, die geformt wird durch Liebe und Verantwortung. So first of all, let me give you some cautions about freedom. Also als erstes, lass mich euch einige Sachen über Freiheit sagen. Not so much cautions, I guess, but maybe some borders on freedom. Also ein paar Grenzen, ein Rahmen der Freiheit. Let me use an example for you, an example of water. Let's show this picture of water. Lass mich euch ein Beispiel zeigen. Water is essential for everything in life. Wasser ist essentiell für alles im Leben. We cannot be alive without water. Wir können nicht am Leben sein ohne Wasser. And water is an unbelievably beautiful thing to experience. Und Wasser ist eine ganz tolle Sache, eine beeindruckende Sache, die wir erleben. These kids are loving it. Die Kinder hier lieben es. Who knows, maybe they don't get much clean water. Wer weiß, vielleicht bekommen sie nicht gerade viel reines Wasser. Maybe they haven't had a bath recently, I don't know. Also but they're loving this. Aber sie lieben es, wie wir hier sehen. And it's wonderful to have wonderful the experience of water to bring life to us. Es ist so wunderbar, diese Erfahrung zu machen, dass Wasser uns Leben bringt. But water can also be destructive. Aber Wasser kann gleichzeitig auch zerstörerisch sein. I was watching some videos yesterday of some flash floods. Ich habe gestern ein paar Videos angeschaut über zerstörerische Wassermassen. And I was amazed with how powerful water can be and how actually destructive it can be. Und ich war sehr überrascht, wie kraftvoll und wie zerstörerisch Wasser sein kann. If it is not handled or controlled in the right way, it can destroy. Wenn es nicht begrenzt wird oder aufgehalten wird oder gesteuert wird, dann kann es viel zerstören. And liberty can do the same thing. Und Freiheit kann genau dasselbe tun. And so we have to understand, we want liberty in the borders of love and healthy responsibility. Also deswegen wollen wir Freiheit in dem Rahmen von Liebe und Verantwortung. So let's look at a couple of scriptures. First of all, in our God's call for us to have liberty. Also jetzt schauen wir uns ein paar Bibelstellen an, in dem Gottes Ruf deutlich wird, dass wir Freiheit haben. The first part of Galatians chapter 5 verse 13 says this. Der erste Teil von Galater 5 Vers 13 sagt das. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. He's called us to liberty. Er hat uns zur Freiheit berufen. He's called us to be free. Er hat uns dazu berufen, frei zu sein. That's amazing stuff. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Sache. That's something that every one of us wants in our hearts, whether we understand it or not. Und genau jeder von uns möchte das auch im Herzen, ob wir es verstehen oder nicht. And how does it come to us? Wie kommt es nun zu uns? John chapter 8 verse 36, Jesus said this. In Johannes 8 Vers 36 sagt Jesus folgendes: Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus can make us really free. Jesus kann uns wirklich frei machen. Not just free like that flood. Nicht nur so, nicht so frei wie diese Wassermasse da, diese but Flut. But free where we can experience true life. Sondern eine Freiheit, wo wir echtes, wahres Leben erspüren. Fullness of life. Die Fülle des Lebens. We can experience what his dream for us is. Wir können wirklich erfahren und erleben, was sein Traum für uns bedeutet. Now, in understanding the limitations on this liberty. Und wenn wir jetzt hier die Begrenzung, diese guten Begrenzung von Freiheit verstehen. In Galatians chapter 5 verse 13. The second part of that verse. Und dann lesen wir jetzt Galater 5, Vers 13, den zweiten Teil. We read the first part. Wir haben jetzt schon den ersten Teil gelesen. Now the second part says this. Und der zweite Teil sagt folgendes: Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Our liberty has to be used in the right way. Unsere Freiheit muss in der richtigen Art und Weise wirklich benutzt werden. So, now that I've established that with you. So, damit, so wie ich das jetzt mit euch festgemacht habe, let's look at liberty. Lasst uns Freiheit nochmal anschauen. Let's look at this freedom that God gives us in our lives. Lasst uns nochmal die Freiheit anschauen, die Gott uns in unserem Leben gibt. You know, there's a lot of barriers to experiencing what God wants for us. Wisst ihr, da gibt es eine Menge Grenzen und Blockaden, die uns abhalten, dass diese Freiheit von Gott zu erleben. I'm driving through the city sometimes and I come up on a street and the street is being repaired. Also manchmal fahre ich hier durch Berlin und ich möchte irgendwo hinfahren und dann werde ich angehalten, weil da irgendwo Baustellen sind. There's a big sign on the street. Da gibt's ein großes Zeichen an der Straße. You can't go this way. Du kannst da nicht lang fahren. I'm blocked from going that direction. Also werde ich blockiert und ich kann nicht weiterfahren in diese Richtung. Between my here and my house there's two roads like that. Und zwischen hier, also hier der Gemeinde und meinem Haus gibt es zwei Baustellen. And I don't live, I only live about 7 kilometers from here, not 7. Und ich wohne ungefähr 7 Kilometer von hier. And so it's very very close and yet es ist relativ dicht. I can't go down there. Doch trotzdem kann ich nicht direkt hierher kommen. Ich muss meine Route ändern. Many of us in life experience blockades. Viele in ihrem Leben erleben auch diese Blockaden. Many of us need to get somewhere, but we can't get there. Viele von uns müssen irgendwo hin, aber sie kommen dort einfach nicht hin. And we need to be set free from those things. Wir müssen freigesetzt werden von solchen Dingen. We need to have those things removed from our lives. Wir müssen diese Dinge wegziehen aus unserem Leben. Sie müssen weggemacht werden. I was thinking about a man I knew many years ago. Ich habe an einen Mann gedacht, den ich vor vielen Jahren kannte. I'm not going to say his name because who knows, he may listen to this podcast. Also, ich werde jetzt nicht seinen Namen sagen, denn wer weiß, ob er später das im Internet hört. But this young man at that time was one of the most talented persons I had ever seen. Und damals war dieser Mann einer der meisttalentiertesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. He was incredibly gifted with writing music. Er war unglaublich talentiert im Musik schreiben und komponieren. Incredibly gifted with being able to worship and sing. Er war unglaublich gesegnet in der Anbetung und im Gesang. But he had some terrible problems in his life. Aber er hatte ein paar schwerwiegende Probleme in seinem Leben. And he never got past those problems. Und er hat diese Probleme niemals überwunden. And his life never got anywhere close to where it could have been. Und sein Leben ist nicht mal ansatzweise in die Richtung verlaufen, wo es hätte sein sollen oder können. Now I haven't seen him for many years and hopefully that's changed. Ich habe ihn jetzt schon viele Jahre nicht gesehen und hoffentlich hat sich das geändert. But as far as I know, it hadn't. Aber soweit wie ich wusste, hat es es nicht. And it was such a sad thing to see. Und es war einfach so eine traurige Sache, die man gesehen hat. A man who has the sky, we would say in English, the sky is the limit. No limits on what he could do. Der Himmel war seine Grenze. Wirklich, es gab keine Grenzen für das, was er getan hat. And yet because of things in his life, und dennoch durch bestimmte Dinge in seinem Leben, he never got there. Ist er dort niemals hingelangt. And we don't want to be that kind of person. Aber wir wollen nicht solche Art von Menschen sein. I know I don't want to be that kind of person. Ich weiß einfach nur, ich möchte nicht so sein. And I'm sure you don't want to either. Und ich denke auch, ihr möchtet nicht so sein. Why go through life and not experience what you could experience? Und warum gehst du durchs Leben, wenn du nicht das erlebst, was du erleben solltest? Why not get to the goal that God has for you? Warum streckst du dich nicht nach dem Ziel aus, was Gott für dich hat? Shouldn't we press on and with all of our hearts and say, I want to be able to succeed in what God wants for me? Sollten wir nicht dahin gehen und uns total danach ausstrecken, dorthin zu gelangen, was Gott für uns hat? I don't think any of us want to be failures. Ich glaube, keiner von uns möchte versagen. I don't think any of us want to just get halfway there. Ich glaube, keiner von uns möchte nicht auf halbem Wege stehen bleiben. If we're satisfied with just going halfway, something's wrong with our thinking. Wenn wir damit schon zufrieden sind, wenn wir die Hälfte des Weges geschafft haben, ist irgendwas falsch mit uns. Just be very honest with you. Ich bin einfach sehr ehrlich mit euch. Don't be satisfied with just halfway. Seid nicht schon zufrieden mit dem halben Weg. Take that kind of thinking off. Nehmt euch diese Art des Denkens, schlagt euch das aus dem Kopf. Let Jesus set you free. Lasst Jesus euch freisetzen. So that you think the way God wants you to think. Damit du lernst zu denken, wie Gott denkt. So let's look at some of these things about freedom. Also lass uns noch ein paar Sachen über diese Freiheit anschauen. First I'm going to share with you some of the things that we're free from. Zuerst zeige ich euch Dinge, von denen wir frei sind. And then some of the things that we're free to. Und dann zeige ich euch ein paar Dinge, wozu wir frei gemacht werden, um das zu tun. What are we free from? Also von welchen Dingen sind wir jetzt frei? We're free from past failures. Wir sind frei von vergangenem Versagen. And so many times these are the roadblocks that keep us from experiencing. Und so oft sind genau diese vergangenen Versagen, diese vergangenen Fehler Blockaden in unserem Leben. We need to be set free from our past. Wir müssen freigesetzt werden von unserer Vergangenheit. Because so many times we become prisoners to our past. Denn manchmal so oft werden wir einfach Gefangene unserer Vergangenheit. And we'll never reach what God wants for us if we're prisoners. Aber wenn wir Gefangene sind, dann können wir niemals das erreichen, was Gott für uns vorbereitet hat. Prisoners to guilt and regret. Manchmal sind wir Gefangene unserer Schuld und unserer Reue. Prisoners to our weaknesses. Manchmal sind wir Gefangene unserer eigenen Schwäche. Our limitations. Unseren Begrenzungen. You know, if the Apostle Peter was a prisoner to his past, he would have never, ever become what he did become. Wisst ihr, wenn der Apostel Paulus an seiner Vergangenheit, Petrus an seiner Vergangenheit festgehalten hätte, hätte er niemals das erreicht, was er erreicht hätte. Paulus auch. Yeah, it's the same with Paul. Ja, sag ich doch. You thought that? Good. And the Apostle Catherine. And the Apostle Jim. But just think about it. Here's this guy who completely denies Jesus Christ. Wisst ihr, wenn man daran uns das vorstellen, hier ist dieser Mann, der Jesus komplett verneint. He's so weak that he denies Jesus to a little girl. Er ist so schwach, dass er Jesus selbst zu einem kleinen Mädchen verneint. Right after he had declared his loyalty to Jesus. Genau nachdem er vor kurzem noch Jesus seine Loyalität versprochen hat. Right after he had declared, I will never forsake you, I will even die before I forsake you. Genau kurz nachdem er Jesus gesagt hat, ja, ich würde eher für dich sterben, als dass ich dich verneinen würde. And he crushes. Und dennoch ist er gefallen. And he fails Christ. Er hat Jesus einfach schlecht getan. And Jesus comes to him. Und Jesus kommt zu ihm. Shows him grace and mercy. Und zeigt ihm Gnade und Vergebung und Barmherzigkeit. And says, I want you to care for my people. Und er sagt ihm, ich möchte, dass du dich um mein Volk kümmerst. Now, if he was not free, wenn er nicht frei wäre, if he did not have this liberty in his life to say, okay, I'm going to be free from my past. Wenn er nicht diese Freiheit in seinem Leben gehabt hätte und sich zu sagen, ja, ich bin frei von meiner Vergangenheit. Then he would have never been able to accomplish what God wanted for him. Dann wäre er niemals fähig dazu gewesen, das zu erreichen, was Gott für ihn vorbereitet hatte. So, the Psalms 103 verses 11 and 12 say this. Psalm 103, Vers 11 bis 12 sagt Folgendes. So unermesslich groß wie der Himmel ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. So fern der Osten vom Westen liegt, so weit legt er die Schuld von uns. You are free. Du bist frei. When you come to Jesus Christ, wenn du zu Jesus Christus kommst, you bow your knee before him, dann beugst du vor ihm deine Knie. You open up your heart and say, here I am. Du öffnest dein Herz und sagst ihm, hier bin ich. Forgive me. Vergib mir. Change me. Verändere mich. Make me your person. Mach mich eine Person. You are deine. Free. Du bist frei. You are free. Du bist frei. That old is not there anymore. Das Alte ist vergangen. And you can begin new. Und du kannst neu anfangen. You are a new person in Christ. Du bist eine neue Person in Christus. And we need to grab a hold of that freedom. Und wir müssen an dieser Freiheit wirklich festhalten. And not be held back by our past failures. Und nicht zurückgehalten werden von unseren alten Fehlern. Another thing that we need to be free from, eine andere Sache, von der wir freigesetzt werden müssen, is past hurts in our lives. Vergangene Verletzungen in unserem Leben. Everyone here has been hurt. Jeder hier wurde schon verletzt. You may have been hurt much more than someone else. Vielleicht wurdest du mehr verletzt als manch anderer. But hurt is something that everyone experiences. Aber Verletzung ist etwas, was jeder Einzelne erlebt. And every one of us has a choice. Und jeder von uns hat eine Wahl. What do we do with that hurt? Was machen wir jetzt mit dieser Verletzung? Are we defined by our hurt? Werden wir definiert und geformt durch diese Verletzung? You know, some people are defined by their past and their hurts. Wisst ihr, manche Leute sind richtig definiert durch ihre Vergangenheit und ihre Verletzung. Every time you touch their life, jedes Mal, wenn du ihr Leben berührst, their hurt comes out. Kommt ihre Verletzung heraus. Everything they do, alles, was sie tun, all the decisions they make, alle Entscheidungen, die sie treffen, all of the experiences they have in life, alle Erfahrungen, die sie im Leben machen, are determined by their hurt, werden durch ihre Verletzung bestimmt. Can they trust that person? Können sie dieser Person nicht vertrauen? Does my hurt let me trust you? Lässt meine Verletzung zu, dass ich dir vertraue? Does my hurt let me feel secure or not? Lasst meine Verletzung zu, dass ich mich sicher fühle oder nicht. Sometimes words are spoken to someone that are very harmless, very innocent words. Manchmal werden einfach ganz harmlose, unschuldige Worte gesprochen. Nothing wrong in those words at all. Und es gibt noch nicht mal etwas Falsches an diesen Worten. But the person takes them a certain way because of the hurts in their lives. Aber die Person nimmt sie in einer bestimmten Art und Weise auf, weil sie zuvor verletzt wurde. And if we don't get past our hurts, und wenn wir diese Verletzung nicht hinter uns lassen, if we don't become free from them, wenn wir nicht davon frei werden, we will never be able to experience God's dream for us. Werden wir niemals Gottes Großartigkeit in unserem Leben erfahren. Those hurts and those problems will define us. Denn diese Verletzungen und diese Probleme werden uns definieren. Instead of letting Jesus in us define us. Anstatt dass wir Jesus in uns selbst definieren lassen. Luke chapter 4 verse 18. I never really saw this verse like this before. Lukas 4 Vers 18. Ich habe diesen Vers vorher noch nie so gelesen. But as I was doing a search on freedom and liberty. Aber als ich eine Suche gemacht habe nach Freiheit und ja. I was surprised with this verse. War ich sehr überrascht, als dieser Vers erschien. Luke chapter 4 verse 18 says this. Lukas 4 Vers 18 sagt Folgendes. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Misshandelten, dass ich die Freiheit, soll ich die Freiheit bringen. He comes to bring freedom to the people who have been hurt. Er kommt, um Freiheit den Menschen zu bringen, die verletzt wurden. And every one of us is, we're all in that place. Und jeder Einzelne von uns betrifft das. And our question is, are we prisoners? Und die Frage ist, nun sind wir Gefangene? Or are we gonna let Jesus set us free? Oder lassen wir Jesus uns freisetzen? Are we gonna let his love come in and heal us? Lassen wir Jesu Liebe in uns hineinkommen und uns heilen? And make us whole and complete. Und uns wieder ganz und vollständig machen? Wow, it's exciting to walk in wholeness. Mensch, es ist so aufregend, in Ganzheit und Vollständigkeit wieder zu gehen. I don't want to be in a prison. Ich möchte nicht mehr im Gefängnis sein. I want to be free. Ich möchte frei sein. There's another freedom that he set another area where he sets us free. Es gibt noch einen Bereich, wo er uns freisetzt. And that is, we're set free from a self-absorbed life. Wir werden freigesetzt von einem selbstzentrierten und erfüllten Leben. It is natural for every one of us to think about ourselves. Es ist ganz natürlich, dass wir dazu tendieren, an uns selbst zu denken. We want to protect ourselves. Denn wir möchten uns beschützen. We want to provide for ourselves. Wir möchten uns versorgen. Everything it's normal for everything to be about us. Es ist ganz normal, dass sich alles irgendwie auf uns selbst bezieht. But we need to be set free from that. Aber wir müssen auch davon freigesetzt werden. And it doesn't become about everybody else either. Und es geht hier nicht um alle anderen. It becomes about him. Und, sondern es geht um ihn. We're to worship one God. Wir sollen einem Gott anbeten. We're not to worship serving people. Wir sollen nicht anbeten, dass wir anderen Menschen dienen. We're not to worship living our lives. Wir sollen auch nicht uns selbst anbeten, dass wir unser Leben so leben, wie wir wollen. We're to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Wir sollen den König der Könige anbeten und den Herrn der Herren. How's that song go? The sweet song or sweet? You are beautiful, my sweet song. Yeah, I don't know it, but I love it. Dieses Lied, du bist so wunderschön, mein süßer Herr, mein süßes Lied. Isn't he a sweet song? Ist er nicht ein süßes Lied? Wow. Jesus is such a sweet song. Jesus ist so ein süßes Lied. And he is so beautiful. Und er ist so schön. And so our lives become absorbed in him. Und unser Leben wird eingetaucht in ihm. We're set free. Wir sind freigesetzt. It's not about us. Es geht nicht um uns. It's not about others. Es geht auch nicht um andere. It's about him. Es geht um ihn. Now, in loving him, also, wenn wir ihn lieben, we're to love each other too. Dann lieben wir auch untereinander uns gegenseitig. That's what he's all about. Das ist es, worum es eigentlich he geht. Is all about love. Es geht erst wirklich alles in Liebe. And so others are involved in this worship of God. Also sind auch andere involviert in der Anbetung Gottes. And you really can't separate that. Und du kannst es nicht richtig trennen. But we need to understand, we're set free, everyone. Aber wir müssen verstehen, wir sind wirklich freigesetzt, jeder hier. And so I can be humble. Ich kann demütig sein. I can ask forgiveness. Ich kann um Vergebung beten. I can let somebody else be higher than me. Ich kann es auch zulassen, dass jemand anders höher ist als ich. Because it's not about me. Denn es geht ja eigentlich nicht um mich. But so many times we are in this prison. Aber so oft sind wir in diesem Gefängnis. This prison of it's about me. Dieses Gefängnis, dass es nur um mich geht. Jesus comes to set us free. Aber Jesus kommt, um uns freizusetzen. We're set free from life-altering distractions. Wir sind auch freigesetzt von lebensbestimmenden Umständen. And this is very important. There's a lot of things in this world that call for our attention. Es gibt so viele Dinge in der Welt, die unsere Aufmerksamkeit fordern. Things that are not part of God's dream. Das sind aber Dinge, oftmals die nicht Teil von Gottes Traum sind. Things that will destroy God's dream for our lives. Dinge, die Gottes Traum für unser Leben zerstören. And we need to be set free from those things. Wir müssen unbedingt freigesetzt werden von diesen Sachen. The devil came to Jesus. Der Teufel kam zu Jesus. And he showed him some things. Und er hat ihm so viele Dinge gezeigt. And he said, Jesus, you can have all of this. Und er sagte, Jesus, das alles kannst du haben. And Jesus said, no. Und Jesus sagte, nein. He turned away. Er hat sich abgewandt. Those were temptations and distractions. So da, wo Versuchung und Zerstörung sind. Trying to get Jesus off of the path that God had for him. Die haben versucht, Jesus wegzuziehen von dem Weg, den Gott für ihn hatte. And he said, no way. Und er sagte, nein. I'm not going that road. Ich gehe nicht diesen Weg. I'm staying true to God's will. Ich bleibe unter Gottes Willen. The will of the Father is what consumes my life. Der Wille des Vaters ist, was mein Leben durchdringt. And so if there's things that come along and pull me in a new direction, no way. Und wenn diese Dinge mir begegnen und mich versuchen, in eine andere Richtung zu ziehen, dann sage ich nein. I'm free. Denn ich bin frei. I'm free to say no. Ich bin frei, nein zu sagen. You know, sometimes people say, well, Christians, you've got too many rules. Manchmal kommen Leute und sagen, Mensch, ihr Christen, ihr habt zu viele Gesetze. Your lives are too restricted. Euer Leben ist zu sehr bestimmt und eingeschränkt. Actually, it's just the opposite. Eigentlich ist es genau das Gegenteil. I don't have to do those bad things. Ich muss nicht diese schlechten Dinge tun. I'm free now. Denn ich bin frei. I don't have to do things that destroy my life. Ich muss nicht mehr die Dinge tun, die mein Leben zerstören. I'm free to live real life now. Ich bin frei, das wahre Leben zu leben. I'm free to make choices. Ich bin frei, Entscheidungen zu treffen. Before I was a prisoner. Denn vorher war ich ein Gefangener. And I didn't have any choice. Und ich hatte überhaupt keine Wahl. And I was a slave to those things inside of me. Und ich war ein Sklave dieser Dinge in mir. But Jesus makes me free. Aber Jesus macht mich frei. And now I can just say no. Und jetzt kann ich einfach Nein sagen. I'm turning my back on that. Ich drehe mich um und ich wende der Sache meinen Rücken zu. I'm not walking in death. Ich bin nicht dem Tod zugewandt. I'm walking in life. Ich wandle im Leben und nicht im Tod. Now when Jesus says you will know the truth and the truth will make you free. Wenn Jesus sagt und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Be careful about how you interpret that. Seid sehr vorsichtig mit dem, wie ihr das bedeutet. As I see it in the scriptures. Wie ich es in der Schrift sehe. Jesus said, I am the truth. Sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. And so when he said, you'll know the truth. Wenn er nun sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird euch frei machen. I don't think he's talking about you're going to know all the rules. Denn glaube ich nicht, dass er darüber spricht, dass ihr alle die Gesetze kennt. And all the rules will set you free. Und alle die Gesetze werden euch frei machen. I think he's saying you're going to know me. Ich denke, er sagt, du wirst mich kennen. And I am the truth. Und ich bin die Wahrheit. And I'm going to bring freedom and life to you. Und ich werde dir Freiheit und Leben bringen. And so this is the freedom we have in Christ. Und das ist genau die Freiheit, die wir in Christus haben. I'm not against rules that bring life. Ich bin auch nicht gegen Regeln, die Leben bringen. But he's our focus. Aber er ist unser Fokus. Okay, he's our focus. Er everyone. Allein. He's my life. Er ist mein Leben. He's my freedom. Er ist meine Freiheit. Okay, Galatians 5:13 says this. Galater 5, Vers 13 sagt folgendes. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. I am free to be able to do what brings life. Ich bin frei, das zu tun, was Leben bringt. Another thing we're free from is we're free from fear. Eine andere Sache ist, wir sind frei von Angst. So many of us are captive in life to fear. So viele von uns sind gefangen in Angst. Fear we're not going to have enough. Die Angst, dass wir nicht genug haben werden. Fear that we're not going to be secure. Die Angst, dass wir nicht sicher sein werden. Fear that we're not going to be loved and accepted by others. Angst, dass wir nicht geliebt und akzeptiert werden von anderen. We need to be set free from that. Doch wir müssen auch davon freigesetzt and werden. And when we know the love of Christ. Wenn wir die Liebe von Christus kennen. Sure, we value the love from other people. Natürlich schätzen wir die Liebe von anderen dann noch wert. But I'm not dependent on it. Aber ich bin nicht mehr davon abhängig. If you accept me, that's wonderful. Wenn ihr mich akzeptiert, dann ist das wunderbar. But the most important thing, I'm accepted by Christ. Aber die allerwichtigste Sache ist, dass ich akzeptiert bin und angenommen bin von Christus. I'm secure in him. Denn ich bin sicher in ihm. I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. I know I'm loved and I'm unique and I'm, you know, in so many different ways. Ich bin geliebt und einmalig auf so vielen Arten und Weisen. And that's okay. Das ist auch okay. I'm free now. Denn ich bin frei. I can be weird. Ich kann auch manchmal komisch sein. I can tell bad jokes. Ich kann auch mal schlechte Witze machen. You know, it's okay. Das ist okay. Not too often. Also nicht zu oft natürlich, ne? But, you know, enough. Ein bisschen. See? I'm free. Denn ich bin frei. So I'm free from fear of people. Ich bin frei von Menschenfurcht. Now what are we set free to? Aber jetzt zu der nächsten Sache. Wozu sind wir jetzt freigesetzt? Was können wir mit dieser Freiheit tun? We're set free from a lot of things. Wir wurden jetzt schon von einigen Dingen freigesetzt. But now we're set free too. Aber jetzt sind wir freigesetzt, Dinge zu tun. We're set free to take risks. Wir sind jetzt freigesetzt, dass wir Risiken eingehen können. Because we're not bound by fear any longer. Denn wir sind ja nicht länger an Angst gebunden. Does God have a call on your life for something that is beyond you? Wenn Gott einen Ruf in deinem Leben hat, was dich that is bigger than you are? Can more than you're able to do? Can just repeat the last sentence? Can God, has God called you to something that is more than you can do? Wenn hat Gott dich zu etwas berufen, was mehr ist als das, was du kannst oder denkst, dass du kannst? He sure did call me to something more than I can do. Also Gott hat mich zu etwas berufen, von etwas Größerem, was ich mir nicht vorstellen konnte. As I look in the scriptures, I see it everywhere. Und wenn ich in die Schrift gucke, ist es eigentlich immer so und überall. God calls people to do things that are totally impossible for them. Gott hat Menschen zu Dingen berufen, die für sie selbst eigentlich total unmöglich erschienen. They don't have the abilities. Sie haben nicht die Fähigkeiten. They don't have the skill. Sie haben nicht die Merkmale, the power, die Kraft. Often they don't have the resources at hand. Manchmal haben sie auch nicht die Ressourcen, um das zu tun. But God does impossible things. Aber Gott tut unmögliche Dinge. And we're free to be able to jump out there and say, okay, God, if this is what you want, I'm here. Wir sind frei, da hinauszuspringen und zu sagen, ja, Herr, wenn du möchtest, dass ich das tue, dann tue ich das. In context now. Also im Kontext bedeutet das jetzt, God's dream for your life. Gottes Traum für dein Leben. You're free. Du bist frei. To jump out there and give God a chance. Dort hinauszuspringen und Gott eine Chance zu geben. Okay. You can believe God. Du kannst Gott glauben. That he can work in supernatural ways. Er kann auf übernatürliche Art und Weise arbeiten. So you're free to take risks, you're free to believe him about you. Also du bist freigesetzt worden, um Risiken einzugehen, und du bist freigesetzt worden, damit du ihm glauben kannst. That he loves you. Dass er dich liebt. That he accepts you. Dass er dich akzeptiert. That you're his child. Dass du sein Kind bist. That you are special to him. Dass du besonders für ihn bist. You know, God is capable. This is amazing about God. Gott ist so capable? This is amazing about God. Also das ist wunderbar, erstaunlich über Gott. God is capable to look at every person as special. Gott ist in der Lage und fähig dazu, jede Person ganz besonders zu sehen. It's not just that person special and that person special. Es ist nicht nur so, ja, du bist besonders und du bist besonders. Every one of us is special. Jeder von uns ist ganz besonders. That's amazing about God. Das ist so unglaublich über Gott. It's not ego that's in me that says I'm special to God. Es ist nicht schlecht, wenn ich sage, ja, ich bin was Besonderes für Gott. Because I believe that every one of you is. Denn ich glaube, dass jeder Einzelne von uns das ist. And you need to see that too. Und du, ihr müsst es auch erkennen und ansehen. He loves you with an incredible love. Er liebt dich mit einer unglaublichen Liebe. When you're set free, wenn du freigesetzt bist, you can believe that. Dann kannst du das auch glauben. And that will help propel you into experiencing God's dream for your life. Und das wird dir helfen, das vorzubereiten, dass du Gottes Traum in deinem Leben ausleben kannst. We're free to be Christ-like. Und wir sind freigesetzt worden, damit wir Jesus ähnlich sein können. I'm free to have mercy on people. Ich werde dann frei sein, um Gnade und Mitleid mit Menschen zu haben. This morning I was listening to I started a 1 year Bible thing yesterday. Gestern habe ich eine ein Jahr Bibel. 1 year Bible studies, ne? Yeah, I would say reading, but I'm listening. Okay, also ich habe jetzt angefangen, jeden Tag etwas zu hören innerhalb eines Jahres, um die Bibel. So I'm lazy, everybody. Also ich bin ganz schön faul. Okay, I'm gonna be honest with you. Ich möchte ehrlich mit euch sein. Hey, that's one of the freedoms things we have, to aber be honest. Einer die Freiheiten, die wir auch haben, einfach okay. Ehrlich und echt zu sein. That's right there in my notes. I've got my finger on it right now. Ich habe jetzt meinen Finger genau darauf. See, I'm lazy. Ich bin faul. No, I'm not that lazy. I'm also nicht reading so. It. I'm reading, also, I'm reading and listening at the same time. Also ich bin nicht so vor, ich lese und höre es zur selben Zeit. But this morning I was listening to Matthew, heute Morgen the Sermon on the Mount. Heute Morgen habe ich aus Matthäus was gehört. And Jesus is saying, "Blessed are the merciful." Und Jesus sagt, gesegnet sind die Barmherzigen. Blessed are those who forgive their persecutors and love them, love their enemies. Gesegnet sind die, die ihren Verfolgern verzeihen und ihre Feinde lieben. He talks about being merciful and kind and forgiving. Er redet davon, barmherzig zu sein, freundlich zu sein und vergebend zu sein. You know, in the world, that's dangerous. Aber in dieser Welt, wisst ihr, das ist gefährlich. Because when you're soft and when you're merciful with people, they can run all over you. Wisst ihr, wenn ihr weich seid und barmherzig seid, dann können sich Leute darüber hinwegsetzen und über euch hinweglaufen. If you don't have your walls up, you can be hurt. Wenn ihr eure Mauern nicht aufstellt, könnt ihr verletzt werden. I'm free. Aber ich bin frei. I don't have to have those walls up. Ich brauche diese Mauer nicht mehr aufstellen. I can forgive, I can love my enemy. Ich kann auch meine Feinde lieben. I can show them mercy. Ich kann ihnen Barmherzigkeit zeigen. I can show them the love of God. Ich kann ihnen die Liebe Gottes zeigen. I can show them weakness. Ich kann ihnen auch Schwäche zeigen. And honesty. Und Ehrlichkeit. And be vulnerable. Und ja. I can be Christ-like in this life. Ich kann Jesus ähnlich sein in diesem Leben. And I don't have to have my own protection up. Und ich muss nicht meine eigenen Schutzwälle aufbauen. We are free to be Christ-like. Wir sind freigesetzt, Jesus ähnlich zu sein, We're ihm free zu leben. To be salt and light in this earth today. Wir sind freigesetzt, um weich zu sein in dieser Welt. And not to just protect our own lives. Und nicht nur unser eigenes Leben ständig beschützen zu müssen. If you want to experience God's dream for your life, be free. Wenn du Gottes Traum in deinem Leben erleben möchtest, dann musst du frei sein. To be Christ-like. Und Jesus ähnlich. We're free to live for God's will and his approval alone. Wir sind freigesetzt dazu, dass wir Gottes Willen und seinen Sinn und Zweck leben können. People outside the body of Christ have a hard time understanding this. Und viele Leute haben ein Problem, genau das hier zu verstehen. They often think that a person who is fully committed to Jesus Christ is a fanatic. Sie denken, dass eine Person, die Jesus total hingegeben ist, ein Fanatiker ist. They'll think you're just crazy. Sie sagen dir, ja, du bist wohl verrückt. How can you live for a God you don't physically see? Wie kannst du für einen Gott leben, den du nicht mal mit den Augen sehen kannst? Why are you living that kind of lifestyle when all of this is available to you? Warum lebst du diesen Art von Lebensstil, wenn alles das, was du hier siehst, auch für dich verfügbar ist? It's just like the devil said to Jesus. Ist genauso, wie der Teufel Jesus gefragt hat. All of this is yours, Jesus. Alles das hier gehört dir, Jesus. And yet he said, I'm gonna follow the will of the Father. Und dennoch sagte er, nein, ich werde dem Willen des Vaters folgen. It's okay if people don't understand that. Es ist schon okay, wenn nicht jeder das versteht. We're free. Wir sind frei. I'm not bound to what people are thinking about me. Ich bin nicht daran gebunden, was Leute über mich denken. I'm not a prisoner to their opinions. Ich bin kein Gefangener ihrer Meinung. And if you're going to experience God's dream for your life, you need to be free. Wenn du Gottes Gabe in deinem Leben erleben möchtest, dann musst du frei sein. Free from the control of other people. Frei von der Kontrolle durch andere Menschen. And free to just live the way God wants you to live. Und einfach frei sein, zu leben, wie Gott möchte, dass du lebst. As crazy as it may look, so verrückt es auch aussehen mag, we need to be free. Wir müssen frei sein. Now I know that every one of us have areas in our lives where we're not free. Und ich weiß, dass jeder hier von uns Bereiche in seinem Leben hat, wo wir nicht frei sind. There may be some roadblocks in your life, some habits that you have that are destructive. Vielleicht gibt es ein paar Baustellen in deinem Leben oder ein paar Gewohnheiten, die sehr zerstörerisch sind. Maybe some hurts that are remaining in your heart. Vielleicht gibt es übrig bleibende Verletzungen in deinem Herzen. Maybe past failures. Vielleicht auch vergangene Versagen. You need to be set free. Und du musst davon freigesetzt werden. Jesus comes to set us free. Jesus ist gekommen, um uns freizusetzen. He sets us free to be able to follow after him. Er setzt uns frei, damit wir in der Lage sind, ihm zu folgen. And today, in this place, right now, und heute, in diesem Ort, genau jetzt, Jesus can heal those hurts. Kann Jesus diese Verletzung heilen. He can set you free from the fear of man. Er kann dich freisetzen von der Menschenfurcht. Set you free to follow after him. Er kann dich freisetzen dazu, dass du ihm folgst. And all you have to do is just meet with him. Alles, was du tun musst, ist, ihm zu begegnen. Be honest with God. Sei ehrlich mit ihm. Don't put on a mask. Setz dir keine Maske auf. He's not out to hurt you. Er wird dich nicht verletzen. He loves you. Denn er liebt dich. And he's gonna do wonderful things in your life. Und er wird ganz wunderbare Dinge in deinem Leben tun. And all he says is, will you come to me? Und alles, was er sagt, wirst du zu mir kommen? Will you bring your burden to me? Wirst du mir deine Last bringen? Will you let me carry it, he says. Wirst du mich es tragen lassen, sagt er. And if you will do that, wenn du das tust, he will set you free. Wird er dich freisetzen. So let's pray right now. Lass uns jetzt beten. And I want you to take whatever it may be that God is speaking to your heart. Und ich möchte, dass ihr jetzt genau das tut, alles, damit Gott zu euch sprechen kann. And I want you to say, God, I want to be free. Und ich möchte, dass ihr dem Herrn Gott sagt, Gott, ich möchte frei sein. Forgive me. Vergib mir. Heal me. Heile mich. Make me free from whatever may be holding me back. Setz mich frei von all dem, was mich noch behindert. Jesus, thank you for your love. Jesus, danke für deine Liebe. It's amazing love. Diese unglaubliche Liebe. You are my sweet song. Du bist mein süßes Lied. You are the lover of my soul. Du bist der Geliebte meines Herzens. You have forgiven us. Du hast uns vergeben. And you do heal us. Und du heilst uns. And we thank you for this today. Und wir danken dir dafür heute. We believe you for it today. Wir glauben dir heute. I pray, Holy Spirit, that you will touch every hurt in every heart here. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeden Verletzten hier heute Abend heute berührst. Just like you put your hand on the leper. Genau wie du deine Hand auf die Kranken legst. And they were healed. Und sie wurden geheilt. I pray that you will put your hand on our hearts. So bitte ich dich, dass du deine Hand heute Abend auf unsere Herzen legst. And our hearts will be healed today. Dass unsere Herzen heute geheilt werden. I believe you for that, Lord. Ich glaube dir dafür, Herr. I believe you for setting us free today. Ich glaube dir, dass du uns heute freisetzt. Free to follow after you with our whole hearts. Frei, dir zu folgen mit unserem ganzen Herzen. Free to turn our back on things that are against your dream for our lives. Frei, uns von den Dingen abzuwenden, die uns von dem Leben, wie du es für uns hast, ablenken. Thank you, Father. Danke, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now I'm going to ask Ben to come. And I'm going to ask him to Ben, first play a song. Let's do the song first. As he's playing this music, I want you to wait before the Lord. Jetzt, wenn Ben gleich ein Lied spielt, dann möchte ich, dass ihr auf den Herrn wartet. I want you to experience him right now. Ich möchte, dass ihr ihn genau jetzt erlebt. And let the Holy Spirit fill up your heart. Und lasst den Heiligen Geist euer Herz erfüllen. And let him do a work in your heart. Und lasst ihn seine Arbeit in eurem Herzen tun. And then after that we're going to take an offering. Und genau danach nehmen wir das Opfer auf. Zum Herzen mit allem, was ich bin. Oh Gott, will ich dich lieben und auf das hören, was du sagst, auch wenn ich dich nicht verstehe, folge ich dir. Zum Herzen mit allem, was ich bin. Oh Gott, will ich dich lieben und auf das hören, was du sagst, auch wenn ich dich nicht verstehe, folge ich dir. Du hast Augen wie Feuer und ein Herz, dein wie Gold. Jesus, gib mir Augen des Glaubens und ein Herz, das dich sucht und sich in dir verliert. bis es in dir gehört. Von ganzem Herzen, mit allem, was ich bin, oh Gott, will ich dich lieben und auf das hören, was du sagst, auch wenn ich dich nicht verstehe, folge ich dir, von ganzem Herzen. Mit allem, was ich bin, oh Gott, will ich dich lieben und auf das hören, was du sagst, auch wenn ich dich nicht verstehe, folge ich dir, Jesus. Jesus, du hast Augen wie Feuer, mein Herz rein wie Gold. Jesus, gib mir Augen des Glaubens und ein Herz, das dich sucht und sich in dir verliert, bis es ganz dir gehört. Du hast Augen wie Feuer und ein Herz rein wie Gold. Jesus, gib mir Augen des Glaubens und ein Herz, das dich sucht und sich in dir verliert, bis es dir ganz gehört. Jetzt, wir haben die Möglichkeit, unsere Freiheit zu üben. Wir können entweder Gott vertrauen oder nicht. Wir können sagen, dass Gott genug ist, dass er unser Unterstützer ist oder er ist nicht. Wenn du ein Gast bist bei unserer Gemeinde, du bist eine Gäste und musst gar nichts geben. Aber wenn Reset deine Gemeinde ist, wir sind nicht hier, um alles zu nehmen, sondern auch, wir sind hier, Sachen zu geben. Und wir vertrauen, dass Gott uns unterstützen kannst und willst. Und das ist eine Möglichkeit, wo wir jetzt die Kollekte einsammeln. Fühlt sich einfach frei zu geben. Jesus hat uns alles gegeben und wir können ihm auch alles geben. Wir können ihm auch vertrauen. Lass uns auch aufstehen und nach ein Lied singen. One day we'll be riding on a white horse. The bread and wine, the word of God, our life force. A hero is the one who's a conquered death. He walked the seas, creates lava with a breath. So, oh for the King of Kings. Oh for the King of Kings. Oh for the King of Kings. We bow down, cast our crowns and sing hallelujah. erase. Hallelujah, he reigns. Oh, Hosanna in the highest. One day. One day we'll be riding on a white horse. The bread and wine, the word of God, our life force. A hero is the one who's a conquered death. He walked the seas, creates life with a breath. So, all for the King of Kings. All for the King of Kings. All for the King of Kings. We bow down, cast our crowns and sing hallelujah, he reigns. Hallelujah, he reigns. Hallelujah, he reigns. Hallelujah, he reigns. Oh, Hosanna in the highest. Holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. All for the King of Kings. All for the King of Kings. All for the King of Kings. We bow down, cast our crowns, and sing hallelujah, he reigns. Hallelujah, he reigns. Oh, Hosanna in the highest. Hallelujah, he reigns. Hallelujah, he reigns. Oh, Hosanna in the highest. Jesus, wir danken dir für deine Freiheit, diese radikale Freiheit, die wir jetzt erfahren können. Wir danken dir für dieses neues Jahr. Lass uns dieses Jahr deine Freiheit tief erfahren. Ich bitte um Freiheit für diese Woche, Jesus, dass wir können mit dir in diese Stadt gehen und Leute auch diese Freiheit schenken mit dir. In deinem Namen. Amen. Bitte begrüße einander.